Ja, meine Damen und Herren, und ihr seid bei FM4 La Boom Deluxe an diesem schönen Freitagabend. Mein Name ist Patrick Pulsinger und mir gegenüber sitzt jetzt Johannes Piller, also known as Kubermann. Hallo Patrick, schönen guten Abend, danke für die Einladung. Aber sehr, sehr gerne. Du bist da, weil wir ein Album uns ein bisschen anhören. Es gibt schon wieder, kann man sagen, Album von dir zu feiern. Wir haben jetzt gerade vorher auf Air ein bisschen gesprochen. Das letzte Album ist erst 5 Monate her. Genau. Unglaublich produktiv. Ja, manchmal kommen Sachen zusammen. Also ja. Das kennst du ja. Ja, genau. Das neue Album heißt Industrieviertel. Ja. Und ist vom Sound her, würde ich jetzt mal sagen, passt zu dir und deiner Produktionsweise. Sehr viel, also sehr organisch, sehr viel Rauschen, sehr viel fetter Sound. Erzähl uns mal ein bisschen was, wie das Album, weil du gesagt hast, manchmal passt, wie ist das Album zustande gekommen? Das Album ist in den letzten 2,5, 3 Jahren entstanden. Mhm. Das war eigentlich nicht geplant, sondern es haben sich einfach Stücke angesammelt. Und irgendwann hat sich herauskristallisiert, dass die Stücke zusammenpassen könnten. Und dann macht man sich einen Ordner auf und legt einmal Stücke hinein und ja. Wieder hinaus und wieder hinein. Und irgendwann ergibt sich dann organisch eine Reihenfolge. Und das hat sich alles irgendwie nach meiner pubertären Jugend angehört, nach dem Industrieviertel, wo ich hergekommen bin. Ja. Nämlich in einem kleinen Ort an der Schwechat in Niederösterreich. Ja. Und das hat alles danach geklungen irgendwie, obwohl damals alles im Zentrum des Hip-Hops gestanden ist. Aber ich muss sagen, dass mich vor allem Produzenten wie LP von Company Flow wahnsinnig geprägt haben. Und diese Fatness des Sounds und dieses Rauschen und dieses Mitte 90er New York ist irgendwie in der DNA verwoben. Mhm. Ist auch deine musikalische Sozialisation wahrscheinlich. Ja, genau, richtig, ja. Mhm. Und das muss ich nicht ablegen, will ich auch gar nicht ablegen. Das ist irgendwie Teil von mir. Und auch wenn ich zwischenzeitlich dann mich sehr viel dem House auch zugewandt habe und zum Teil auch dem Techno, kam es dann immer irgendwie dann von der Geschwindigkeit, aber auch von der Atmosphäre dorthin zurück. Und ich muss mir eingestehen, dass ich dem einiges schulde und auch da eine gewisse Art von Heimat sehe. Und genau, das fühlt sich irgendwie wohlwollend, warm und saturiert an. Das ist gut. Und in die akustische Heimat von Kubermann gehen wir jetzt gleich mal mit dem ersten Stück. Das ist Dab Mahal vom aktuellen Album Industrieviertel. Viel Spaß. We'll be right back. Ja, und das war Dab Mahal von Kobermann vom aktuellen Album Industrieviertel. Und wir reden ein bisschen über die musikalische Heimat, über das Industrieviertel. Irgendwo östlich der Schwechat oder wo? Naja, war wir waren ja quasi, es gab die East Coast und die West Coast, aber wir hatten die Schwechat Coast. Oh ja, yeah. Genau. Ja. Auch ein hartes Pflaster. Total hart. Ja, genau. Ja. Bilderbürgertum und, ja. Und Suburbs. Ja. Wenn man sich das Album anhört, das Album ist atmosphärisch sehr dicht. Also es ist wirklich, man merkt, dass da auch viel Research reingeflossen ist über die Jahre, weil die bekannten Drum Machines, die du immer wieder verwendest, kommen vor. Aber es sind teilweise auch, harmonisch sehr, sehr reichhaltig. Viel Synths und solche Sachen. Du sammelst ja viel altes Equipment oder hast immer wieder gesammelt und wieder verkauft und wieder gekauft und so weiter und so fort. Ist das jetzt so ein Sammelsurium an Geräten, die du teilweise auch gar nicht mehr besitzt? Sind das so weitergereiste Dinge, so Besucher quasi auf deinem Album? Ja, absolut. Ich habe immer wieder Freundinnen und Freunde und die kommen und gehen und das sind Effektgeräte, das sind Synthesizer, das sind Drum Machines. Es gibt dann immer so Phasen, wo ich mich dann mit Einzelnen besser verstehe. Ja. Wie im richtigen Leben. Ja, genau, mit denen noch gut Schmäh führen kann und es kommt auch irgendwas zurück. Und dann gibt es Zeiten, wo dann wieder was gehen muss. Also das ist immer so, ich wollte nie ein Museum haben und ich habe auch nicht den Platz für ein Museum. Ich möchte auch quasi immer auch mich nicht einschränken und auch weiterentwickeln. Also ich versuche einfach aus allen Welten das Beste für mich mitzunehmen. Und wenn es einfach einen coolen Schmäh gibt auf Ableton, ist der genauso wertvoll wie ein analoger Synth von Sequential oder you name it. Also ich bin da nicht ein Purist, der sagt, es gibt nur diese eine einzige Lehre und das ist die einzig wahre Lehre. Das ist für mich unter dem BS abzulegen. Es ist für mich wichtig, das zu machen, was mir gefällt. Und ich habe dann noch Stücke, wo ich zum Beispiel mit einem Walkman das Klavier meiner Schwiegereltern gesampelt habe und dann runtergepitcht habe und dann einfach einen Loop rausschneide. Sehr gut. Und das klingt genauso cool wie digitale Drums aus irgendeiner Library. Also muss ich, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt eben nicht die eine Möglichkeit. Und ich versuche eben möglichst alle Techniken, die ich mir über die Jahre eben selbst beigebracht habe oder durch irgendwelche coolen Tutorials gesehen habe, da und dort einfließen zu lassen. Ja. Vielleicht ein bisschen so über den so Produktionsprozess. Du bist ja eigentlich weitgehend Einzelkämpfer. Ne? Also viele diese Sachen entstehen ja immer wirklich, du hast ja selten eigentlich Leute, mit denen du jetzt an solchem Material zu arbeitest. Du bist ja wirklich Solokünstler quasi. Ja. Kann man aber sagen. Ich habe dich auch ein paar Mal schon live spielen gesehen, wo du immer sehr reduziert auch spielst. Das gefällt mir immer auch sehr gut. Also wirklich immer nur das absolut Notwendigste am Tisch. Was mir sehr wohl aufgefallen ist, so auch in die Produktionen, die ich kenne in den letzten Jahren, du hast schon so einen gewissen Signature-Sound gefunden, der ja immer, also es ist immer dicht und knackig und auch brillant, aber deine Musik wirkt nie poliert. Ja. Und das finde ich sehr reizvoll. Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, sind diese Sachen, passiert das dann schnell, wo du dann sagst du, ah geil, das ist jetzt fertig, oder bist du dann schon jemand, der sich sowas dann 5, 6, 7 Mal wieder vornimmt? Weil auf mich machst du eher auch vom Live-Set eher den Eindruck, dass du jemand bist, der sagt, okay, die Sache muss eher schnell gehen. Da interessiert mich einfach persönlich. Ja, vielleicht, es muss. Es ist kein Geheimnis, ich bin Vater von 2 Kindern, ich habe einen Vollzeitjob, ich habe nebenbei noch ein Label, es muss bei mir schnell gehen. Ich habe relativ wenig Zeit und in der Zeit müssen Sachen, wenn ich etwas veröffentlichen möchte, funktionieren und es muss auch für mich passen, es muss diese Stimmung passen und dann sage ich, okay, das ist fertig, das kann ich rausbringen, das will ich auch rausbringen. Ich war nie der Typ, der etwas zu über... overpolished. Ja. Das ist, das ich kenne das und ich mag das zum Teil auch sehr bei anderen ProduzentInnen. Mhm. Es ist nur nicht meine Arbeitsweise. Es ist nicht meine Welt. Ich brauche dieses raw, dirty, quick, effizient und es muss Spaß machen. Und that's it. Ja. Da passt die nächste Nummer vielleicht sogar dazu, Miami Lies. Miami Lies ist genauso entstanden. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass das jetzt eigentlich eine sehr gute Überleitung ist. Ja. Vielleicht kurz, der Titel ist ja schon mal sehr lustig. Ja, ja. Miami hat ja sehr viel mit östlich der Schwächer zu tun. Ne? Ja, total, ja. Ja. Es kommt eine 808 vor. Ja, es na ist, dann. Es ist Lies auch falsch geschrieben. Ja, ja. Es ist halt, und das ist mir auch total wichtig, dass sich dann in den Titelgebungen oft dann auch einen gewissen humoristischen Ansatz mit reinbringen, ja. Obwohl ich meine Musik total, also ich finde das, ich mache Musik aus, also ernst, aber es muss einfach lustig sein. Ja. Es braucht einen Schmäh, wir kommen aus Wien. Absolut. Es darf immer ein Augenzwinkern dabei sein und die ist genauso entstanden. Ich habe mir die Acid Lab Miami Bass, glaube ich heißt die, gekauft, habe sie angesteckt, der erste Jam, that's it. Super. Ein Traum. Und deswegen hören wir jetzt rein vom aktuellen Album Kobermann mit Miami Lies. Thank you. Ihr seid bei Labum Deluxe auf FM4. Mein Name ist Patrick Pulsinger. Ich sitze hier gemeinsam mit Kobermann und das war Miami Lies vom aktuellen Album Industrieviertel, das jetzt erschienen ist. Genau, und auch Shoutouts an meine Label-Kolleginnen von Doom Chakra Tapes aus Berlin, die das rausgebracht haben. Apropos Doom Chakra Tapes, übers Format vielleicht noch kurz was. Auf welchen Formaten ist es denn erhältlich, das Album? Digital, nonanell auf Bandcamp, aber auch auf Kassette natürlich. Ja. Man kann mir auch schreiben, ich habe noch ein, zwei übrig. Sonst kopierst eine, oder? Ja, na, so Raubkopie. Ja, genau. Ich hatte Acker gar nicht gerne. Ja. Ja. Natürlich, nein, klar. Ja. Aber Tape ist einfach ein wahnsinnig dankbares Medium für Menschen, die was in der Hand halten wollen oder sich halt auch dann diesem, ich höre andauernd am Handy oder am Laptop etwas, sich diesem entziehen wollen. Da gibt es immer mehr Menschen, die das machen und sagen, ich höre mir einfach mal konzentriert 60 Minuten an oder eben 30 Minuten AB. Ist eine wunderbare Entschleunigung, kann ich allen empfehlen. Ja. Kauft euch Tape-Decks. Absolut, kann ich auch nur machen. Ich bin auch immer wieder getemptet, wenn ich irgendwann ein gutes Tape. Ich habe auch einfach zu viele schon mittlerweile. Man braucht ja nicht für jede Kassette ein Tape-Deck. Ne? Ja, mindestens. Mindestens. Ja, super. Das heißt, kann man aber das Material in nächster Zeit auch mal, spielst du mal live damit? Ja, ich spiele diesen Sonntag in der Szene Wien live. Übermorgen, super. Ja, genau. Ja. Als Vorband-Support für Shushu Presents Eraserhead. Mhm. Also, glaube ich, kann für alle David Lynch-Fans sehr cool werden. Ich habe zum ersten Mal in meinem Live-Set mein Mini-Modular-Case dabei. Bin schon ein bisschen nervös, weil, einfach, wenn irgendwas schief geht, ein zweites Mal, dann ist es intended. Ja, absolut. Dankeschön. Ja. Ich bin das nächste Mal dann zu hören am 4.12. im Club Lucia, wo wir unsere WLAN-Radio-Party machen, gemeinsam mit Conny Frisch auf Live. Ah, super. Und der Premiere von Who's Britney, einem Industrial-Elektroniker-Live-Act, ein Trio aus Wien. Okay. Und dann witzigerweise mit dem Patrick am 12.12. im Celeste in Wien. Stimmt, mit Sam Earl gemeinsam. Sam Earl, genau, Anni Herzer, DJ Hill, Sandro Nicolosi, Back-to-Back, meiner Wenigkeit, mit dem klingenden Titel Project Playlist, wo wir darauf aufmerksam machen wollen, dass es die Abgabe von Playlists, die Produzentinnen unterstützt, weil dann im besten Fall auch Tantiemen bekommen. Also Tantiemen für alle. Das wäre nicht so schlecht, genau. Und du bist ja auch quasi, was das anbelangt, was Rechte von Produzentinnen und Produzenten und DJs anbelangt, bist du auch aktiv. Du schaust dir, dass da immer sozusagen quasi ein bisschen Druck drinnen bleibt in der ganzen Angelegenheit. Genau. Ja. Wir haben diese Fachgruppe namens DEC. Mhm. DEC steht für DJs, elektronische Musik und Clubkultur. Mhm. Wir sind Teil der Gewerkschaft Union und setzen uns ja eben dafür ein, dass es faire Gagen gibt, dass die Gagen auch bezahlt werden im besten Fall. Na, nicht. Auch nicht so schlecht. Ja, genau. Wir setzen uns auch dafür ein, dass DJs mittlerweile sich auch bei der Künstlerversicherung anmelden können und noch dort genommen werden und nicht mehr einfach nur Absagen bekommen. Ja, sehr gut. Natürlich, diese ganzen Aktivitäten, die du machst, haben wir verlinkt natürlich. Das heißt, geht mal in das Programm des heutigen Tages, schaut euch das mal an, auch auf den Socials. Und dann werdet ihr auf jeden Fall auch einen Link finden zum Album. Bandcamp ist natürlich immer the way to go, wenn ihr digital gehen wollt. Großartig, aber dann auch noch zu diversen anderen Sachen. Und natürlich, kommt auf die Veranstaltungen. Wir sehen uns, wie gesagt, gemeinsam dann im Dezember. Freue ich mich auch schon total drauf im Celeste. Das war der 12.12. 12.12. Genial. Schnapszahl. Schnapszahl, sehr gut. Und schaut euch unbedingt auch mal Kobermann live an. Immer eine Reise wert. Und wir hören uns jetzt zum Schluss noch das Titelstück eigentlich an, was aber das letzte Stück ist, oder, am Album? Ja. Ja, ungewöhnlich. Industrieviertel. Viertel, genau. Industrieviertel. Gibt es noch irgendwas dazu zu sagen? Oder ist das sozusagen das Homecoming-Stück am Ende? Ja. Das ist so Atmosphäre Homecoming. Oh, sehr schön. Dann machen wir das. Aber das Gute ist, du hast uns auch noch einen wirklich sehr exklusiven, tollen Mitschnitt mitgebracht. Erzähl vielleicht noch mal da ganz kurz drüber. Ja, ich durfte dieses Jahr auf der Clubkulturbühne am diesjährigen Donauinselfest spielen. Das war insgesamt, glaube ich, 2,5-3 Stunden. Und ich habe ein Exzerpt mitgebracht von 50 Minuten, auch eher ruhiger, auch eher zum Album passend. Und dort kommt dann auch quasi der Hit vom Album vor, namens Shabadab. Shabadab, genau. Aber jetzt das titelgebende Stück Industrieviertel und bleibt dran, gleich hier bei uns dann ein Mitschnitt von Kobermann live beim letzten Donauinselfest. So heißt das, oder? Ganz genau. Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, bis dann. Ciao, ciao.